Dritte Szene. Amalia, warum bist du so traurig? Das fragst gerade du. Wegen euch ist Karl nicht zurückgekommen. Wir haben es für dich getan, Amalia. Karl ist einfach nicht gut genug für dich. Er ist der Beste. Karl ist meine Sonne, mein Mond, meine ganze Welt. Ich weiß, du liebst ihn sehr, aber liebt er dich auch? Sicher. Er hat mir versprochen, dass... Ach was! Karl verspricht viel, wenn er eine schöne Frau sieht. Aber wenn er dann eine andere sieht, naja. Du hast Karl einen Ring gegeben. Erinnerst du dich? Ja, der Ring zeigt unsere Liebe. Er hat ihn einer anderen Frau geschenkt. Das ist nicht wahr. Warum willst du Karl, Amalia? Warum nicht mich? Was? Karl verspricht dir seine Liebe und hat dich 2 Wochen später vergessen. Ich liebe dich auch, aber ich vergesse dich nie. Es gibt nur einen für mich. Karl. Amalia! Du hast immer auf unserem Schloss gelebt. Für Vater warst du wie eine Tochter. Aber was ist, wenn Vater tot ist? Ich weiß nicht. Dann bin ich der Graf. Dann musst du mich heiraten. Lass mich. Ach, komm schon, Amalia. Nimm deine Finger weg. Du. Ich wollte dich heiraten und dir meine Liebe schenken. Aber du hast sie gar nicht verdient. Wenn Vater tot ist, nehme ich mir nur deinen Körper. Dann komme ich jede Nacht in dein Zimmer. Ach, Franz, es tut mir leid. Wenn du mich noch einmal anfasst, bist du tot. Denk daran, wenn du in mein Zimmer kommst. Amalia wartet dort auf ihren Karl. Auf dich wartet nur das Messer.